بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Wir machen weiter, inshallah ta'ala, mit der 66. Frage, wo es heißt, was ist der Beweis seiner Hoheit aus der Sunna? Dass er Al-Aliyul Kabir ist, dass er über seine Schöpfung ist, was ist der Beweis aus Sunna? Im letzten Unterricht haben wir über die Beweise bezüglich im Koran gesprochen und einige davon erwähnt. Und jetzt erwähnt er, inshallah ta'ala, die Beweise aus Sunna. Und auch bezüglich dessen gibt es zahlreiche Beweise von der Sunna, die authentisch sind, wobei der Autor mit dem ersten Hadith mit einem unauthentischen Hadith beginnt. Das macht aber nichts, denn die Hadithe, die darauf folgen und die anderen zahlreichen Hadithe, die es gibt, die beweisen diese Sache, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich über seinen Thron erhoben hat und dass er über seine Schöpfung steht. Der Hadith, der unauthentisch ist, ist der erste, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, und der Thron ist über das und Allah ist über dem Thron und weiß alles über euch. Und wenn wir sagen, der Hadith ist unauthentisch, dann muss nicht unbedingt sein, dass die Aussage vom Hadith auch unauthentisch ist, sondern eher, meistens ist es so, dass die Hadith-Kette, die Überlieferungswege dahin unauthentisch sind, aber es höchstwahrscheinlich andere Wege gibt, andere Überlieferungen gibt, die ähnliche Aussagen, die authentischer sind als diese. Und deswegen, die Aussage, die hier drin steht, ist natürlich korrekt. Allah subhanahu wa ta'ala ist, der Thron ist über der Schöpfung. Er ist sozusagen das höchste Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist darüber, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht mit seiner Schöpfung. Er ist über seine Schöpfung. Und er weiß über alles Bescheid. Das heißt, die Aussage da drin ist korrekt. Auch wenn der Hadith an sich schwach ist, macht das nichts, weil wir werden das inshallah ta'ala, wenn wir Hadith-Wissenschaften gemeinsam lernen und die Mustalahat lernen, die Begriffe dazu, werden wir inshallah ta'ala sehen, dass die Überlieferungskette in manchen Sachen tatsächlich schwach sein kann, aber die Aussage korrekt ist. Ja, die Aussage korrekt sein kann. Und es kann auch andersrum sein, was aber weniger ist, dass die Überlieferungskette authentisch ist und die Aussage nicht korrekt ist. Aber das ist bezüglich Hadith-Wissenschaften. Wir kehren zurück zu der Hoheit, zu der Höhe von Allah subhanahu wa ta'ala mit dem nächsten Hadith, dass der Prophet zu Sa'ad sagte in der Geschichte von über Quraidha bin Quraidha, du hast über sie geurteilt mit dem Urteil des Königs, der über dem siebten Himmel ist. Der über dem siebten Himmel ist. Und der Hadith bei Bukhari Muslim. Und das war eine Geschichte mit den Banu Quraidha, den Juden, als sie sozusagen die Muslime betrogen hatten. Und sozusagen als Richter einen von ihnen wollten, der Muslim geworden ist. Und Sa'd, ja, sie haben sozusagen Sa'd gerufen, der Prophet hat mal gesagt, seid ihr zufrieden mit Sa'd? Er hat gesagt, ja. Und er hat sein Urteil gesprochen über sie. Und der Prophet hat zu ihm gesagt, du hast über sie geurteilt mit dem Urteil des Königs, der über dem siebten Himmel ist. Also der über alles ist sozusagen. Und das ist hier der Beweis, der über dem siebten Himmel ist. Und genauso der bekannte Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Sklaven, wo er sagt, wo ist Allah? Sie antwortet über den Himmel, er sagt, lasst sie frei. Ja, der Hadith ist auch überliefert bei Sahih Muslim. Ja, das war ein Mann, der hat eine Sklavin gehabt, er hat sie sozusagen geschlagen und das hat er dann bereut. Er sagt, was soll ich machen? Dann hat der Prophet es mir gefragt, sagt er, wo ist Allah? Er sagt über dem Himmel. Dann fragte er, wer bin ich? Er sagt, du bist der Gesandte Allahs. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lass sie frei, denn sie ist eine Gläubige. Und hier im Hadith ist nur die Frage nach dem, wo ist Allah, um das nochmal Ganze zu verdeutlichen, dass das sozusagen der Kernpunkt ihrer Glaubschaft ist. Weil er sagte, sie ist eine Gläubige. Naam, und dann sagt er die Ahadith über die Himmelfahrt des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Al-Isra wal-Mi'raj. Al-Isra ist die Reise von Mekka nach Jerusalem, Masjid al-Aqsa. Und Al-Mi'raj ist das Emporheben über die siebten Himmel. Und wir kennen alle diese Geschichte, dass von Masjid al-Aqsa bis zu dem siebten Himmel emporgehoben wurde, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zum ersten Himmel, zum zweiten, zum dritten und so weiter, bis er in die Nähe von Allah subhanahu wa ta'ala gebracht wurde und ihm dann die Gebete vorgeschrieben worden. Und, oder geschenkt worden eigentlich. Ja? Denn die Gebete sind ein Geschenk für uns. Auf jeden Fall bringt er den Hadith natürlich hier nicht, weil er sehr, sehr lang ist. Aber er sagt, die Hadithe bezüglich Al-Mi'raj sind bekannt Und die sind auch ein Beweis dafür. Und dann sagt er den nächsten Hadith, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt: Die Engel wechseln sich Tag und Nacht ab, um immer bei euch zu sein. Zur Zeit des Morgensgebets und zur Zeit des Nachmittagsgebets treffen sie sich bei euch zusammen. Und am Morgengebet steigen die Engel, die mit euch in der Nacht verbracht haben, zum Himmel auf. Allah fragt sie, obwohl er selbst doch am besten weiß, in welchem Zustand habt ihr meine Diener verlassen? Sie antworteten, sie beteten, als wir uns entfernten. Und als wir am Nachmittag zuvor kamen, beteten sie auch. Das heißt, die Engel, man könnte sagen, sie haben Schichtarbeit. Kann man wirklich so verstehen? Die einige Engel, die sind mit euch von morgens bis zum Asr-Gebet, vom Fajr bis Asr-Gebet. Und dann kommt die nächste Schicht, die kommt von Asr bis zum Fajr-Gebet, inshallah ta'ala. Und sie wechseln sich ab. Aber der Knackpunkt hier ist die Aussage, und sie steigen zum Himmel auf. Ja, die steigen, die Engel, die mit euch die Nacht verbracht haben, zum Himmel auf. Das heißt, sie gehen zu Allah subhanahu wa ta'ala hoch. Ja, und Allah subhanahu wa ta'ala fragt sie, obwohl er natürlich am besten weiß, wie habt ihr meine Diener verlassen oder wie habt ihr sie vorgefunden. Dann bringt er den nächsten Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn jemand Sadaqa gibt, ja, wenn jemand Sadaqa gibt, eine freiwillige Spende, auch wenn es nur eine Dattel ist von seinem guten Gewinn, steigt nur das Gute davon zu Allah subhanahu wa ta'ala hoch. Das heißt, das Gute, die guten Taten, allgemein die guten Taten, steigen zu Allah subhanahu wa ta'ala hoch. Und das ist ein Bestätigung zu dem Vers, den wir gelernt haben. Al-amalu salihu yarfa. Und die guten Taten steigen zu ihm hoch. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Allah etwas im Himmel anordnet, schlagen die Engel mit ihren Flügeln als Unterwerfung zu seiner Rede. Das klingt, als ob sie Ketten auf Steine schlagen würden. Ja, Ketten auf Steine schlagen würden. Der Punkt hier ist, und der Hadith bei Bukhari, wenn Allah etwas im Himmel anordnet. Und im Himmel, im Arabischen, haben wir schon erklärt, heißt nicht unbedingt drin im Himmel, sondern über den Himmel. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, und lauft in der Erde, wortwörtlich im Koran, aber natürlich keiner läuft in der Erde, sondern auf der Erde. Das ist bezüglich den Beweisen aus der Sunna, die der Autor hier bringt. Und er sagt zum Abschluss, alle Geschöpfe erkennen dies an, nur die Jahmiyyah nicht. Natürlich inzwischen gibt es sehr viel mehr Sekten, die diese Sache verleugnen. Und Al-Jahmiyyah ist eine Sekte und wir werden nicht darauf eingehen, weil wir werden inshallah ta'ala eine extra Unterrichtsreihe über die Sekten machen, damit ihr die einzelnen Sekten und ihre Eigenschaften, Herkunft und so weiter kennenlernt. Auf jeden Fall, kurz gesagt, die Jahmiyyah sind aber jene, die bestimmte Eigenschaften oder die allgemein die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala nicht anerkennen und sie ihm abschreiben sozusagen. Deswegen sagt er, alle Geschöpfe, also alle geben das zu, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich über seinen Thron erhoben hat, aber die Jahmiyyah sagen nein. Allahu musta'an. Und wie schon gesagt, wenn Allah subhanahu selber das sagt und sein Gesandter das sagt und die besten Generationen das gesagt haben und dann kommt irgendjemand nach ihnen und sagt, nö, dann ist das sehr, sehr fragwürdig. Na, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullah.